Spaziergang der Sträflinge. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Spaziergang der Sträflinge. Dem Andenken des erschossenen Kameraden Wohlmuth. München. Sie schleppen ihre Zellen mit in stumpfen Blicken und stolpern, lichtentwöhnte Pilger im Quadrat, Proleten, die im Steinverlies ersticken, Proleten, die ein Paragraph zertrat. Im Eck die Wärter träg und tückisch lauern, von Sträuchern, halb verkümmert, rinnt ein trübes Licht und kriecht empor am Panzer starrer Mauern, betastet schlaffe Körper und zerbricht. Vom Tore starb der Stadt Gewimmel, am Unrathaufen wird im Frühling Grünes sprießen, denkt einer, endet mühsam die gewohnte Runde, verweilt und blinzelt matt zum Himmel, eröffnet sich wie bläulich rote Wunde, die brennt und will sich nimmer schließen. Ende von Spaziergang der Sträflinge.